Okay, let's turn to 1 Samuel chapter 2. Gehen wir zu 1. Samuel Kapitel 2 bitte. Sebastian suggested a theme for the message. Sebastian hat ein Thema vorgeschlagen für die Botschaft heute. Hearing the voice of God. Indem er die Stimme Gottes hörte. And I thought that's a nice theme. Und ich dachte mir, das Thema ist wirklich gut. If you have any more suggestions, wenn du noch Vorschläge hast, just give them to my secretaries. Dann gib sie, unterbreite sie meiner Sekretärin. And we'll consider them before the Lord. Wir werden sie vor dem Herrn schätzen. But it's a good theme, hearing the voice of God. Das ist ein gutes Thema, die Stimme Gottes zu hören. Because that's, if we don't hear God's voice, then our Christianity, as far as our experience, pretty much is over. Denn wenn wir die Stimme Gottes nicht hören, dann ist unser Christentum und auch unsere Erfahrung vorbei. So, our Christian experience actually began when we heard the voice of the Lord. Unsere christliche Erfahrung fing damit an, dass wir die Stimme Gottes hörten. In Revelation 3:20. In Offenbarung 3:20. I knock at the door. Ich klopfe an die Tür. If anyone hears my voice. Wenn irgendjemand meine Stimme hört. And opens the door. Und die Tür öffnet. I will come in. Dann trete ich ein. And this is the beginning of our life with the Lord. So fängt das unser Leben mit dem Herrn an. But that verse was written to Christians. Dieser Vers wurde an Christen geschrieben. That verse was written to the church. An die Gemeinde geschrieben. Because the church didn't hear the voice of the Lord anymore. Weil die Gemeinde nämlich die Stimme des Herrn nicht mehr hörte. I'm knocking at the door of the church. Ich klopfe an die Tür der Gemeinde. If anyone hears my voice, wenn jemand meine Stimme hört, and opens the door, und die Tür öffnet, I will come in and fellowship with him. Dann komme ich rein und werde Gemeinschaft mit ihm haben. Now let's look at a verse in 1 Samuel 2. Schauen wir uns in 1. Samuel Kapitel 2 einen Vers an. This is in verse 30. Und zwar ist das im Vers 30. This is in light of Eli and his indifference to God. Im Hintergrund müssen wir uns vorstellen, Eli und dessen Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Verse 30. Therefore the Lord God of Israel declares. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. I indeed say that your house and the house of your father should walk before me forever. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. But now the Lord declares. Aber nun spricht der Herr. Far be it from me. Das sei fern von mir. For those who honor me, I will honor. Denn die mich ehren, werde auch ich ehren. And those who despise me will be lightly esteemed. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Now go to chapter 3 in verse 1. Kapitel 3, Vers 1. Now the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. And the word from the Lord was rare in those days. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visions were infrequent. Ein Gesicht war nicht häufig. Why do you think that the word of the Lord was rare? Warum war das Wort Gottes so rar? Because it was despised. Weil es verachtet wurde. And here's a very good principle. Hier ist ein gutes Prinzip. That God honors me by speaking to me. Gott ehrt mich, indem er mich anspricht. But God doesn't cast pearls to swine. Aber er wirft keine Perlen für die Säue. And when he speaks, und wenn er spricht, and we don't honor it, und wir es nicht ehren, then his word becomes rare. Dann wird sein Wort rar. Why should he speak? Warum sollte er auch sprechen? If we're indifferent to it. Wenn wir gleichgültig sind. So what God does is he makes his word very costly. Dadurch macht Gott sein Wort sehr kostbar. Yeah, costly. He makes it very precious. Sehr, sehr, sehr teuer. And sometimes we get very familiar with hearing the voice of the Lord. Manchmal sind wir zu vertraut mit dem Hören der Stimme Gottes. And it's kind of a very normal or natural thing. Und es ist etwas Normales und ganz Natürliches. But suddenly we wonder, when was the last time I heard the voice of the Lord? Doch dann fragen wir uns wiederum, wann haben wir wirklich das letzte Mal die Stimme Gottes gehört? And we don't really know. Und das wissen wir nicht. But here's an interesting thing, that why would the Lord want to speak to me? Warum würde der Herr zu mir sprechen wollen? In specifics. Im genauen, im Detail. If I don't listen to him in generalities. Wenn ich im Generellen nicht höre. Why would he want to speak to me about very big things? Warum will er mit, sollte er mit mir über große Dinge sprechen? If I don't listen to him in very little things. Wenn ich ihn in kleinen Angelegenheiten nicht zuhöre. Right? And on and on and on. So weiter. So we have his word. Wir haben sein Wort. The scripture. Die Schrift. And in John chapter 1 verse 17. In Johannes Kapitel 1 Vers 17. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth came by Christ Jesus. Doch Gnade und Wahrheit kam durch Christus Jesus. And here's our sphere of listening or of hearing the voice of the Lord. Und da ist der Bereich, wo wir die Stimme des Herrn hören. If we turn to John chapter 10. Wenn wir zu Johannes 10 uns wenden. We find our Lord as the good shepherd. Da finden wir unseren Herrn als den guten Schaf hier. And he says here in John 10. Da sagt er in Johannes 10. Verse 1. Im ersten Vers. Truly, truly, I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. He who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber. Wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. But he who enters by the door is a shepherd of the sheep. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. To him the doorkeeper opens. Diesen tut der Türhüter auf. And the sheep hear his voice. Und die Schafe hören seine Stimme. And he calls his own sheep by name and leads them. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Now the door here, die Türe hier, is the Bible. Ist die Bibel. In Hebrews chapter 10 verse 7. In Hebräer Kapitel 10 Vers 7. The Lord said, I come in the volume of this book. Da sagte der Herr, ich komme innerhalb dieses Buches. The book speaks of me. Dieses Buch spricht über mich. When he was on the road to when the two men on the road to Emmaus, die zwei Männer am Weg nach Emmaus, after the resurrection, nach der Auferstehung, who were in such unbelief, die in vollem Unglauben waren. And suddenly the Lord comes to them. Und der Herr gesellt sich plötzlich dazu. But he's disguised. Doch verkleidet. They don't know it's the Lord. Praktisch sie erkennen ihn nicht. I mean, he's not wearing one of those plastic noses or something. Nicht, dass er jetzt etwa eine Plastiknase drüber gestülpt hat. Hi guys, how are you? Hallo Burschen, wie geht's euch? Where'd you get that nose from? Wo hast du die Nasen her? Oh, I've had it. Ja, die habe ich schon. You know, it wasn't like that. They didn't recognize him. Nein, sie haben ihn einfach, es war verschleiert. It was supernatural. Es war ihnen auf wundersame Weise vorenthalten. And he's walking with them. Und er ging mit ihnen. And they're all sad about the death of Messiah. Und sie sind alle traurig über den Tod des Messias. And then he begins to open up the scripture. Und dann öffnet er die Schrift. And from the beginning of the Bible. Und vom Anfang der Bibel. He begins to explain to them all about himself in the scripture. Erklärt er ihnen alles über sich selber in der Schrift. And their hearts began to burn. Und ihre Herzen fingen zum Brennen an. Our hearts burn when the Lord is speaking to us. Denn unser Herz brennt, wenn der Herr zu uns spricht. Römer 8:11. The same spirit that raised Christ from the dead. Der gleiche Geist, der Christus von den Toten auferweckt. Will also quicken your mortal body. Wird auch deinen sterblichen Leib erfrischen. I know the Lord is speaking to me. Ich weiß, dass der Herr zu mir spricht. Because my heart gets warm. Denn mein Herz wird warm. It burns. There's no mistaking that the Lord is speaking. Es brennt und man kann sich da nicht irren. So here he comes in through the door. Er kommt durch die Tür herein. Robbers don't come through the door. Räuber kommen nicht durch die Robbers Tür. Have their own Bibles or sacred books. Räuber haben ihre eigenen Bibeln oder heiligen Bücher. Jesus came through the scriptures. Doch Jesus kam durch die Schrift, durch die Heilige. Jesus didn't come through his own opinion. Er kam nicht wegen seiner eigenen Meinung. Interesting, I went to a website yesterday. Gestern habe ich eine Internetseite besucht. Or this actually today. Heute war das sogar. A website of quotations. Und zwar ist es eine Internetseite über Zitate. 13,000 of the greatest quotations. 13,000 der großartigsten Zitate. And they list all the people who quoted, who made those quotes. Und es werden die Leute dort angeführt, die diese Zitate gemacht haben. Alphabetically. Alphabetisch. You go to A. Du kannst von A anfangen. And you see 100 people who made a quote. Und du siehst dort schon einmal 100 zitierende you go Leute. To B, bei B, all these people. Wieder. You go to J, und dann bei J. And you don't find Jesus. Du findest nicht Jesus. You don't find Jesus. Du findest Jesus. Could you imagine Stell that? Stell euch das mal vor. 13,000 of the most powerful quotes. 13,000 der mächtigsten Zitate. To live your life by. Nachdem man sein Leben leben kann. And Jesus is not quoted one time. Doch Jesus wird nicht einmal angeführt. This is what we're talking about. Das, dem stehen wir gegenüber. Our shepherd comes through the volume of the book. Unser Schafhirte kommt durch die Herausgabe, durch diesen Band, Any other durch way, dieses Buch. And the person is a liar and a thief. Wenn es ein irgendein anderer Weg ist, ist diese Person ein Lügner und ein Dieb. If they claim to be the voice of God. Vor allem, wenn sie sich als die Stimme Gottes ausgeben. Okay, verse 3. Vers 3. To him the doorkeeper opens. Diesen tut der Türhüter auf. And this can speak of the law. Das kann das Gesetz sein. The holiness of God. Die Heiligkeit Gottes. Only to Jesus Christ will the doorkeeper open. Nur der Jesus Christus wird dieser Torhüter öffnen. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Er ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. He was the spotless Lamb. Er war dieses makellose Lamm. He was the one in 2 Corinthians 5:21 who knew no sin. Er war der in 2. Korinther 5:21 keine Sünde kannte. To him the doorkeeper opens. Ihm öffnet der Türhüter. And only to him. Nur ihm ausschließlich. And the sheep hear his voice. Und die Schafe hören seine Stimme. And he calls his own sheep by name. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen. And leads them out. Und führt sie heraus. And when he puts forth all his own, he goes ahead of them. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. And the sheep follow him because they know his voice. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. A stranger they simply will not follow. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, but will flee from him, sondern werden vor ihm fliehen, because they do not know the voice of the stranger. Weil sie die Stimme der Fremden nicht erkennen. Have you ever been to a field where there's a shepherd, a real shepherd? Warte schon mal wirklich auf einem Feld mit einem wahrhaftigen Schafhirten zusammen. He just has to speak something and they come. Er spricht etwas aus und sie kommen. And you can put on his clothes, du kannst seine Kleider anziehen. And you can try to imitate his voice, du kannst seine Stimme versuchen zu imitieren. But no matter what you do, those sheep don't respond. Doch ganz egal, was du machst, hören die Schafe. They know the voice of the shepherd. Sie kennen die Stimme des Schafhirten. And the voice of the shepherd is grace and truth. Und die Stimme des Schafhirten ist Gnade und Wahrheit. And Christ will never speak. Und Christus wird nie in contradiction to truth. Wird nie die Wahrheit widersprechen. He will never speak in contradiction to grace. Er wird nie der Gnade widersprechen. When he is angry, wenn er verärgert ist, he is angry against anyone who comes against grace and truth. Dann ärgert er sich gegen jedem, der gegen Gnade und Wahrheit auftritt. Now when I was a young Christian, als ich ein junger Christ war, I became part of this group. Da nahm ich, hatte ich Anteil an einer Gruppe. And boy, they were quite. I mean, they were. It was kind of interesting. Es war recht interessant. A little bit exciting. Sogar ein bisschen spannend. I felt like I was a real disciple. Dachte mir, ich wäre jetzt ein richtiger Jünger. Could even grow our hair long, you know. Man konnte sein Haar wachsen lassen. And we looked like disciples. Und sahen wie Jünger aus. We felt like them because. Fühlt uns auch so. It is forbidden to look in a mirror. Weil man darf nicht in den Spiegel schauen. In a comfortable chair. Konnte sich nicht in einem bequemen Stuhl setzen. You couldn't listen to music. Konnte sich nicht Musik you couldn't anhören. Have a tape recorder. Konnte auch keinen Kassettenrekorder like haben. Super ascetic. Also es war extrem asketisch. These were leftover hippies from the 60s. Das waren einmal Hippies aus den 60er Jahren. Who were real born again Christians. Und wirklich wiedergeboren. But they just brought all this asceticism and hippieism into their Christianity. Doch sie haben diese ganze Enthaltsamkeit und Hippiekultur in ihr Christentum hineingenommen. And I met one of these church members at a party. Ich traf einen dieser Mitglieder bei einer Party. I wasn't drinking anymore. Ich habe nicht mehr getrunken. I was just witnessing to people. Ich habe Leuten einfach Zeugnis gegeben. And this girl came up to me and said, "Hey Rob, I hear that you're a Christian too." Und ein Mädchen kam zu mir und fragte mich, "Hey Rob, ich habe gehört, du bist jetzt ein Christ." I said, "Yeah." She says, "What, do you have a church?" Hast du eine Gemeinde? No. Nein. Why don't you come to ours? Komm doch zu unserer. Sure. So I went there. Schön. Und ich ging. And it was like a hippie commune. Und es war so wie eine Hippie-Kommune. And I mean, everybody had hair down past their shoulders, and und jeder hatte Haare bis zur Schulter. You know, trying to look like Jesus Christ, and versuchte, you know, wie Jesus auszuschauen. And they put such pressure on us. Die haben aber so viel Druck auf uns ausgeübt. I mean, they were sincere. Die haben es ernst gemeint. They really were sincere. Die waren but ernst. They were sincerely wrong. Aber ernstlich. And ernstlich am Holzweg. I was in the church for about 3 months. Ich war jetzt schon seit 3 Monaten dort in dieser Gemeinde. And they said, you know, Rob, it's coming up on 3 months and now you have to leave your home and move in. Und dann haben sie mir gesagt, nun Rob, jetzt sind 3 Monate vergangen, jetzt musst du dein Heim verlassen und musst zu uns ziehen. If you really want to be a disciple. Wenn du wirklich ein Jünger sein willst. You got to move in now. You got to hate your mom and dad. Dann musst du wirklich Mutti und Vati hassen. And I was in this valley of decision. Und ich war jetzt hier unter diesem Entscheidungstal. And I could not hear the voice of God. Und ich konnte die Stimme Gottes jetzt there nicht mehr hören. There were so many voices coming back and forth. Da waren so viele Stimmen von and hinten und vorne. And I was praying intently. Und ich betete inbrünstig. And I was crying on my knees. Und ich weinte auf den Knien. And my little brother came in. Mein kleiner Bruder kam. And he says, "Are you okay?" Und fragte mich, geht's dir eh gut? And I said, "No, I'm not. Und ich sagte eigentlich nein. I'm so lost. Ich bin so verwirrt, so verloren. I don't want to leave home. Ich will ja nicht weg von daheim. I don't want to join this church. Ich will mich gar nicht dieser Gemeinde anschließen. But I want to be a disciple. Doch ich will ein Jünger sein. And they are teaching the Bible. Und die lehren die Bibel. And I was so unbelievably sad and confused. Ich war traurig und verwirrt. And then my mother. Meine Mutter knew a Christian businessman, kannte einen christlichen Geschäftsmann, who would come to the restaurant where she was a waitress. Der jenes Restaurant besuchte, wo sie Kellnerin war. And his name was Bill. Sein Name war Bill. Later I would work for Bill. Dann später habe ich für diesen Bill gearbeitet. Later Pastor Matt would work for Bill. Und Pastor Matt hat für ihn auch gearbeitet. We worked many hours for Bill. Und wir haben viele Stunden für den Bill gearbeitet. Bill, if you're listening to this message, Bill, wenn du diese Botschaft hören solltest. It was a great time and es war eine schöne Zeit. I don't think we've ever had a better boss. Ich glaube, wir haben nie einen schönen, einen besseren Boss gehabt. Und wir lieben dich sehr. We learned a lot. Wir haben viel gelernt. And God bless you. Und Gott segne dich. For everything we did together. Für das alles, was wir gemeinsam getan back haben. Back to the message. Zurück zur Botschaft. So, Bill listens to these messages, by the way. Der Bill hört sich die Botschaften an. Let's all say hi, Bill. 1, 2. Hi, Bill. Great. Okay. Hi, Bill. Gut. Super. And he lives in New Jersey still. Er lebt noch immer in New Jersey. Anyway, he came to my house. Er kam in mein Haus. And he said to me, he said, "Your mother has asked me to come here to speak with you." Und er sagte mir, deine Mutter hat mich gebeten, dass ich mit dir mal spreche. And I want to know about the church that you're in. Ich will etwas über die Gemeinde hören, bei der du jetzt gerade bist. And then suddenly I got so like self-righteous and defensive. Ich wurde dann so selbstgerecht und hab mich selbst verteidigt. Suddenly my church was the best church in the world. Und dann war meine Gemeinde die beste in der Welt. And I started explaining things. Ich habe ihm Sachen erklärt. That he thought was strange. Und er dachte, das war seltsam. Like, you know, we witness to everybody we see on the street. Wir haben jedem ein Zeugnis gegeben, den wir auf der Straße gesehen haben. You don't let anyone go by without telling them about the Lord. Du lässt niemanden dir vorbei, ohne ihm von Gott zu erzählen. Things that we thought were very normal but were strange to him. Dinge, von denen wir dachten, sie seien normal, aber für ihn schon seltsam. Could you imagine trying to get to work but not being allowed to let anybody go by? Stell dir vor, du am Weg zur Arbeit darfst du niemanden vorbeilassen. You'd never get to work. Du schaffst es nie zum Arbeitsplatz. So he said to me, er sagte mir, he said, "Bobby, let me tell you a story." sagte mir, Bobby, ich sagte, ich erzähle jetzt eine Geschichte. He was a shepherd. Da war ein Schaf. He had a flock of sheep. Er hatte eine Schafherde. And these sheep would not follow him. Diese Schafe folgten ihm nicht. So he began to beat them. Also hat er sie geschlagen. And as he was going from village to village, und als er von Dorf zu Dorf zog, everyone kept asking, why does the shepherd have to beat his sheep? Fragte jeder, warum dieser Schafhirte seine Schafe schlägt. Why don't they listen to his voice? Warum hören sie nicht auf seine Stimme? No one could answer the question. Niemand wusste Bescheid über ihn. But everyone was astonished. Jeder war nur erstaunt. That at the brutality of the shepherd. Über diese Brutalität dieses Schafhirten. Finally, after a long time. Nach langer Zeit schlussendlich. Of watching the shepherd. Nachdem dieser Schafhirte beobachtet the question wurde, was asked again, wurde die Frage erneut gestellt, why does the shepherd beat his sheep? Warum schlägt dieser Schafhirte seine and Schafe? Then an old man said, und ein alter Mann sagte schließlich, because he's not the shepherd. Weil er eigentlich gar nicht der Schafhirte he's ist. The butcher. Er ist der Schlechter. And the shepherd has sold his sheep to the butcher. Der Schafhirte, der Wahre, der hat seine Schafe dem Schlechter and they will verkauft. Never follow him. Und die werden ihm nicht and then folgen. Bill asked me this question. Und Bill fragte mich diese look Frage. Me right in the eyes. Sah mir in die Augen. And he said, Bobby, und sagte, Bobby, are you being driven? Wirst du getrieben? Or are you being led? Oder wirst du geführt? That's all I had to hear. Das ist alles, was ich hören musste. I looked him back in the eyes and I said, I'm being driven. Ich sah ihm zurück in die Augen und sagte, ich werde gepeitscht, ich werde getrieben. And he says, I know you are. Und dann sagte er, ja, das he weiß says, ich. You get away from that church. Geh weg von dieser Gemeinde so schnell wie nur möglich. Like it was a volcano. Wie von einem Vulkan. He says, and they call you, you just say goodbye, and he says, you just be kind, but you says. Wenn sie dich anrufen, sei nett, aber sag entschieden auf Wiedersehen. The voice of the Lord is grace and truth. Die Stimme des Herrn ist Gnade und Wahrheit. The Lord is before us, leading us. Der Herr ist vor uns und führt uns. He's not behind us, driving us. Er ist nicht hinter uns. Und treibt uns an oder peitscht uns vorwärts. You know, I tried. Linda tried to get a flight for me to Kaliningrad today. Linda wollte einen Flug ergattern für nach Kaliningrad. And she said, I called the travel agent. Sie sagte, ich habe jetzt diesen Vermittler angerufen. And she said, the travel agent said, yes, I have a flight for Kaliningrad, but you have to book it today. Und der sagte dort, dieser Reiseveranstalter, ja, also ich habe diesen Flug, aber man muss ihn heute buchen. No, that's not the voice of God. Nein, das ist nicht die Stimme Gottes. No, God doesn't drive us. Gott treibt uns nur. God doesn't. We don't have to book anything today. Wir müssen nicht heute etwas buchen. And the next time I hear that, wenn ich das nächste Mal höre, we just say to the person, thank you very much. I'll find another travel agent where I can book tomorrow. Sag ihm dann, dann werde ich ihm beim nächsten Mal sagen, danke, ich werde mir jetzt einen anderen Bearbeiter suchen. Morning. Der mir, bei dem ich morgen in der Früh buche. Oh, we can book you tomorrow morning. Ah, wir können für Sie auch morgen. It's too late. I'm already looking for another travel agent who is honest with me. Ich gehe gleich und wende mich jetzt zu einem anderen Bearbeiter, der ehrlich sein wird. This is never the voice of God. Das ist nie die Stimme Gottes. God doesn't drive us. Gott treibt uns nicht. I'm not going to book because some travel agent says. Ich werde doch nie etwa eine Buchung machen, bloß weil so ein last day. Weil so ein Reisemanager sagt. You know, if you don't buy this car, someone else is going to buy it. Wenn du das jetzt nicht heute kaufst, dann wird es jemand anderer kaufen. Then let them buy it. Dann lass den das kaufen. If you don't marry me, someone else will. Wenn du mich nicht heiratest, dann wird es wer anderer. Then let someone else marry you. Dann lass wirklich dich von jemandem anderen heiraten. Someone said to me jemand in 1980. If you go to New Jersey, wenn du nach New Jersey to gehst, work for the summer for Bill. Und im Sommer durch für Bill arbeitet. Someone's gonna marry the girl that should be your wife. Dann wird jemand die Frau heiraten, das Mädchen heiraten, das deine Frau sein soll. I said, then let them marry her. Dann sagte ich, dann lass sie die heiraten. It just proves she wasn't my wife. Das ist ja der Beweis, dass sie nie meine Frau war. Nobody's gonna marry the person I'm supposed to marry. Keiner wird die Person heiraten, die mir vorbestimmt ist. Nobody. Niemand. You think God is so impotent? Glaubt ihr, dass Gott so ohnmächtig ist? This is the voice of another, of a stranger. Das ist die Stimme eines Fremden. It's the voice of fear. Die Stimme der Furcht. Perfect love casts out fear. Perfekte Liebe treibt die Furcht aus. I don't have to make decisions because of fear. Ich brauche nie furchtgetriebene Entscheidungen machen. I have to make decisions and hear the voice of the Lord in the context of grace and truth. Ich muss Entscheidungen machen und die Stimme Gottes hören im Zusammenhang von Gnade und Wahrheit. Oh Pastor Rob, God is so gracious. Oh Pastor Rob, Gott ist so gnädig. I heard his voice. Ich hörte seine Stimme. He told me to leave my wife and marry her. Er sagte mir, ich soll meine Frau verlassen und sie heiraten. You think I'm exaggerating? Glaubt ihr, ich übertreibe? There was a preacher on the radio in New Jersey. Da war ein Radioprediger in New Jersey. And his program was coming out of New England. Und sein Programm kam aus Neuengland. And when he would come down to New York City, 25,000 people would come to his seminar. Und wenn er nach New York City sich begab, da wurden 25,000 Leute an seinem Seminar teilnehmen. And then on the radio he said, und dann sagte er am Radio, this is going to sound strange, das hört sich vielleicht jetzt seltsam an, to those who don't understand grace, für die Gnade nicht verstehen. But God is leading me to leave my wife and marry. Aber Gott führt mich, meine Frau zu verlassen. Another. Und eine andere zu heiraten. Really? Aha. Ist das wirklich? That's the voice of God. Das ist wirklich die Stimme Gottes. Yes, it's grace. Ja, es ist Gnade. But grace and truth. Aber Gnade und Wahrheit. It says, thou shalt not commit adultery. Das steht, du sollst nicht Ehebruch begehen. You can't leave your wife. Du kannst auch deine Frau nicht verlassen. And think it's God. Und glauben, das ist Gott. The gracious voice of God speaks through the context of the scriptures. Die gnadenvolle Stimme Gottes spricht dir im Zusammenhang von der Schrift. God's voice will not contradict what he has written. Gottes Stimme wird nie sein Geschriebenem widersprechen. So you have people who du hast quote Leute, the scripture, die Schrift zitieren. And they say this is the voice of God. Und die sagen, das ist die Stimme Gottes. The voice of truth. Die Stimme der Wahrheit. Thou shalt not. Du sollst nicht. Cut your hair. Schneid dir das Do Haar. This. Tu das. It does say cut your hair actually. 1 Corinthians 11:14. Es steht sogar, man soll sein Haar schneiden in 1. Korinther 11:14. It does say that actually. Das steht sogar drin, ja. I can read it for you. Ich lese es euch vor, warte mal. I take that one back. Okay. Warte mal, das nehme ich zurück. It is there. Es ist dort. God just spoke to my heart. Gott hat zu meinem Herzen gesprochen. It does say that. It says, does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him? Oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? So, cut your hair. Schneide dein Haar. Cut your hair. Okay, cut your hair. Cut your hair. Schneidet euch die Haare. Lukas 4:22. When the Lord spoke, they said his words Als were gracious. Als der Herr sprach, da stand, seine Worte waren gnadenvoll. That means we're for you. Wir sind für dich. That means we're not driving you. Wir treiben euch nicht an. We're leading you. Wir führen euch. So follow me. Folgt mir. The frisoir is right down here. Der Friseur ist da unten um die Ecke. Right? Grace and truth. Gnade und Wahrheit. And this is how God speaks to us. So spricht Gott zu uns. There's no fear. Da ist keine Furcht. But there's no subjectivity. Aber auch keine Subjektivität. How much time do I have? Turn to Revelation chapter 2. Offenbarung 2, bitte. Now in 1 Kings 19. In 1. König Kapitel 19. We have the still small voice of the Lord. Haben wir die sanfte ruhige Stimme Gottes. Elijah is in the cave. Elias ist in dieser Höhle. And the voice of God was not in the earthquake. Die Stimme Gottes war nicht im Erdbeben. What was there? Volcano? What else is there? Wind. Wind. Wind. It was the earthquake, the wind, and fire. Und right. And the voice of God was not in these things. Und die Stimme Gottes war nicht in einem dieser. But it was in a still small voice. Sondern es war in einer ruhigen und in einer right? ganz kleinen Stimme. A still, God's not oder leisen. He's not going to scream at us. Also es war eine stille right? und leise Stimme. Also Gott wird nie brüllen. He's a gentleman. Er ist wirklich ein Gentleman. But yet in Revelation chapter 1, Doch in Offenbarung 1. Look at verse 9. Schaut euch Vers 9 an. I, John, your brother and fellow partaker in tribulation and kingdom and perseverance, which are in Jesus, was on the island called Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day. Vers 10, ich war an des Herrn Tag im Geist. And I heard behind me a loud voice. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme. Like the sound of a trumpet. Wie von einer Posaune. Saying, die sprach, write in a book what you see. Was du siehst, schreib in ein Buch. And send it to the seven churches. Sende es den sieben Gemeinden. To Ephesus. Nach Ephesus. To Smyrna. Nach Smyrna. Like a trumpet. Wie eine Posaune. To Pergamon. Nach Pergamon. To Thyatira. Nach Thyatira. To Sardis. Und nach Sardis. And to Philadelphia and to Laodicea. Und Philadelphia und Laodicea. Wow, and he hears this from behind him. Und hört es von hinterher. And he's freaked out. Und ist total in Panik. I mean, this voice is like a trumpet. Es ist wirklich wie eine Posaune. And I turn to see the voice. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen. That was speaking to me. Die mit mir redete. And having turned, I saw seven golden lampstands. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. And in the middle of the lampstands, I saw one like the Son of God, clothed in a robe, reaching to the feet and girded across his chest with a golden sash. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. And his head and his hair were white like wool, like snow. Und sein Haupt und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie and Schnee. His eyes were like a flame of fire. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. His feet were like burnished bronze. Und seine Füße gleich glänzendem Erz. When it had been made to glow in a furnace. Als glühten sie im Ofen. And his voice was like the sound of many waters. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Right? Like the Niagara Falls. So wie die Niagara-Fälle. Vers 17. When I saw him, und als ich ihn sah, I fell at his feet like a dead man, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. And he placed his right hand on me, saying, und legte seine rechte auf mich und sprach. Now this is where you have to imagine a little bit. Hier muss man sich ein bisschen Vorstellungskraft. Is the Lord still speaking like this? Spricht der Herr noch immer so? Is he like he's right on John and just blowing him away? Er ist direkt nahe am Johannes und bläst ihn förmlich weg. I don't think so. Nein. I think he's speaking with all authority in the midst of the churches. Er spricht mit aller Autorität mitten unter den Gemeinden. It's very loud and it's very clear. Es ist laut und klar. It's a trumpet. Eine Posaune. It has a distinct sound. Es hat einen ganz präzisen Klang. And in the midst of the churches today, Christ has a clear, loud sound. Auch mitten unter den Gemeinden hat der Herr heute auch einen klaren Ton. And it's grace and truth. Und zwar Gnade und Wahrheit. There's no mistaking. Da gibt es keine Verwechslung. We don't have to run around and say, does anybody know what the Lord is saying? Wir müssen nicht herumlaufen und rätseln. Weiß jemand, was der Herr jetzt gesagt hat? Where do we go? Wo gehen wir denn jetzt hin? No, he's speaking very clear and very loud in the midst of his churches. Er spricht sehr klar und sehr laut mitten unter den Gemeinden. And that message is his word. Und die Botschaft ist sein Wort. And the spirit of his grace. Und der Geist seiner Gnade. In Acts 20:32 he would call it, in Apostelgeschichte 20:32, the word of his grace, hat er es als das Wort seiner Gnade bezeichnet. And in verse 17 we'll just close. Mit 17 schließen wir. When I saw him, I fell at his feet like a dead man. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. He placed his right hand on me. Und legte seine rechte auf mich. Saying, do not be afraid. und sprach, fürchte dich nicht. I am the first and the last. Ich bin der Erste und der Letzte. Now, I can't imagine that he blew like a trumpet in his ear. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich in sein Ohr hineinposaunte. Like, Lord, excuse me, but you're like blowing me away here. Herr, entschuldige, du bläst mich förmlich weg. No, there's times when the Lord is loud and clear. Nein, da gibt es Momente, wo der Herr laut und klar ist. And there's times when it's a still small, very personal voice to me. Und dann gibt es Momente, wo es eine kleine und eine leise, sanfte Stimme ist, ganz persönlich. And just to go back to the first principle. Zurückkehren zum ersten Prinzip. Why would the Lord Warum würde der Herr speak specifically to me, ganz speziell zu mir sprechen, if I'm indifferent to what is obvious? Wenn ich dem Offensichtlichen gegenüber gleichgültig bin? Why would he, let's say this, why would he show me the unobvious, warum würde er mir das Nicht-Offensichtliche zeigen, if I don't take time with the obvious? Wenn ich mich nicht mit dem Offensichtlichen auseinandersetzen. Why would he want to do that? Warum würde er das tun? He's given us this Bible. Er hat uns eine Bibel gegeben. This is truth. Das ist die Wahrheit. John 17:17. Johannes 17:17. Thy word is truth. Dein Wort ist Wahrheit. In John 8:31. Johannes 8:31. If we continue in the truth, wenn du in der Wahrheit fortfährst, we are his disciples, dann sind wir seine Nachfolger. And the truth will set us free. Und die Wahrheit wird uns freisetzen. So just to close, im Abschluss, the greatest way to hear the voice of God, die großartigste Art und Weise, wie man die Stimme Gottes anhören kann, is to preoccupy myself with what is obvious. Ist sich auseinanderzusetzen mit dem Offensichtlichen. Preoccupy myself with the truth. Eingenommen sein mit der Wahrheit. Many times God will speak right through his written word. Oft wird Gott durch sein geschriebenes Wort sprechen. Most of the times. Meistens sogar. God, what do you want me to do with my life? Gott, was möchtest du, dass ich mit meinem Leben what tue? What should my attitude be? Was soll meine Einstellung sein? How about this? Wie wäre es damit? In everything give thanks. In allem gib Dank. For this is my will for you. Weil das mein Wille für dich ist. 1 Thessalonians 5:18. 1. Thessalonicher 5:18. And don't forget verse 16. Vergiss auch den Vers 16. Rejoice evermore. Freu dich immer da. Don't forget verse 17. Vers 17 auch nicht. And pray all the time. Und bete ständig. Just start with that. Fang damit an. That's my voice. Das ist meine Stimme. Do the obvious. Tu das Offenkundige. And when God wants us to know the unobvious, und wenn Gott will, dass wir auch das Nicht-Offensichtliche we won't miss the voice of God. Entdecken, dann werden wir die Stimme Gottes nicht überhören. He'll make sure we don't miss it. Weil er wird dafür sorgen, dass wir sie nicht it will überhören. Burn in our heart. Es wird in unserem Herzen brennen. And he'll say, Samuel. Und er wird sagen, Samuel. And Samuel will go to Eli and say, yes, Eli. Und Samuel wird dann zum Eli gehen und sagen, ja, Eli. And Eli will say, I didn't call you. Doch Eli wird antworten, ich habe dich nicht gerufen. Go back to sleep. Leg dich wieder hin. Samuel. Samuel. Yes, Master. Ja, Meister. I didn't call you. Ich habe dich nicht go gerufen. Go back to sleep. Leg dich wieder hin. Okay. Gut. Samuel. Samuel. Yes, Master Eli. Ja, Meister Eli. I didn't call you. Ich habe dich nicht gerufen. But the next time you hear that voice, doch wenn du diese Stimme wieder hörst, say, here am I, Lord, speak to me. Dann sag, hier bin ich, Herr, sprich zu mir. Samuel. Samuel. Yes, Lord. Ja, Herr. Here am I. Hier bin ich. Speak. Sprich. We won't miss it. Wir werden das nicht überhören. Stay within the context of truth and grace, wenn wir innerhalb von Wahrheit und Gnade verharren, you won't miss the voice of God. Dann werden wir die Stimme Gottes nie überhören. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you, Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for your word, für deinen Wort and for your spirit, und für deinen Geist. Thank you for all the instruction that we have here. Danke für all die Unterweisung, die wir hier haben. Thank you that we're not being driven. Danke, dass wir nicht getrieben sind, but we're being led. Sondern geführt werden. Thank you that you are before the flock. Danke, dass du vor der Herde bist. Not behind. Nicht dahinter. Thank you that you've come in the volume of this book. Danke, dass du innerhalb des Bands dieses Buches gekommen and that your bist. Words are gracious. Und deine Worte gnadenvoll and sind. Truth. Und sie sind wahr. And we know your voice. Und wir kennen deine Stimme. Thank you, Lord, for this time. Danke, Herr, für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.